Kiezbiografien, Ausgabe 9. Hallo, mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute den weiten Weg von Weißensee, Pankow nach Steglitz gefahren, um einen Arbeitskollegen zu besuchen, Matthias. Hallo Matthias. Hallo Lutz. Matthias und ich arbeiten, oh Gott. 10 Jahre zusammen. Aber wenn wir uns jetzt tatsächlich noch in der S-Bahn treffen und zufälligerweise die gleichen Arbeitszeiten haben, dann kommen wir oftmals immer wieder auf die gleichen Themen. Und ein Thema davon ist, Lego. Ein Thema, was eigentlich jeder kennt. Ein Thema, wo auch jeder irgendetwas als Erinnerung zu hat. Bestimmt, ja. Ne? Aber auf jeden Fall. Irgendwie gab es da plötzlich eine Ebene, die ich zumindest in der Form halt nicht beschritten habe in meinem Leben. Aber Matthias hat da so ein paar Wege reingemacht, nämlich das ist dieses, diese Lego-Kultur, sage ich jetzt mal. Weil wir sind natürlich beide mit Lego aufgewachsen. Unsere Kinder haben mit Lego gespielt, auch. Tun es noch. Und tun es teilweise auch immer noch. Aber heutzutage gibt es ja zum Beispiel das Internet. Und wenn man halt da früher mal saß und verzweifelt vor den Einzelbausteinen und die Anleitung war nass geworden, dreimal drüber getrampelt, in Fetzen aus dem Fenster geflogen, dann war es halt immer schwer, die Sachen nachzubauen. Aber irgendwie hatte Matthias mir einfach mal ein Forum gezeigt, wo es alle Anleitungen für jegliche Lego-Modelle zum Download gibt, sodass es irgendwie total unproblematisch wurde, die Dinger wieder auch nachzubauen. Genau. Und genau das tut Matthias. Der baut die ganzen Dinge irgendwie nach. Und zwar anscheinend aber nicht nur auf Kinderniveau, sondern auch aus persönlichem Erwachseneninteresse. Und das finde ich spannend. Und darüber wollte ich mit dir heute reden. Das ist gut. Ja, also wie gesagt, mit den Anleitungen, es ist nicht nur auf verschlungenen Internetpfaden machbar. Lego stellt die besten, oder sag ich mal die besten, also fast eigentlich zurückreichend, bis in die letzten 20 Jahre oder so, Anleitung selber ins Netz auf ihre Seite. Echt? Ja. Ach so. Die haben auch eine, also wie gesagt, da gibt es sie als PDFs, aber teilweise mit unglaublichen Datenvolumen. Also wenn ich mal als Beispiel sage, die letzte Star Wars Welle. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an dem Praktikanten lag, der die da reingestellt hat. Die war eine PDF-Größe von 200 Megabyte, also für eine normale durchschnittliche 60-Seiten-Anleitung, die normalerweise so im Download früher bei den anderen Anleitungen so um die 7, 8 Megabyte groß war. Und das schreckt dann doch schon ein bisschen ab. Da muss man sich hochauflösende Bilder. Hochauflösende Bilder, genau. Besonders wichtig beim Zusammenbauen auf von jeden Fall. Blöckchen. Genau, und nutzt auch nichts unbedingt, die in Schwarz-Weiß auszudrucken, es sei denn, man improvisiert sehr viel, so wie ich, dass ich nicht immer auf die Originalfarbe angewiesen bin. Denn ansonsten würde man mit einer Schwarz-Weiß-Anleitung nicht sehr weit kommen, um die vielen verschiedenen Grautöne auseinanderzuhalten. Oh, ja. Es sei denn, man hat das Farbschema von dem Modell im Kopf, aber ich glaube, das haben die wenigsten. Und ist ja auch so, dass viele Lego-Modelle einfach mal, geschmacklich von dem abweichen, was man sich selbst so vorstellt unter dem. Ist jetzt gerade in Bezug auf Lego Star Wars natürlich ein bisschen beschränkt auf die Lizenzen, inwieweit sie gehen dürfen und da von den Vorgaben abweichen dürfen. Aber wie gesagt, zu Hause, wenn man es selber nachbaut, dann hat man doch seine eigenen Freiheiten. Mhm. Und deswegen ist man bei der Anleitung da ein bisschen flexibel und druckt mir auch nicht die Anleitung komplett aus. Also ich suche mir die besten Teile raus vom PDF, die Seiten, von denen ich weiß, der Mechanismus, der erfordert meine Aufmerksamkeit. Ansonsten all das, das Gehäuse und so da drumherum, das ist sowieso alles Marke Eigenbau, MOC, My Own Creation, sozusagen der Fachbegriff dafür. Also es sieht dann so aus, wie quasi das Produkt, wie es auf der Verpackung versprochen wird? Oder? Ja, entweder wenn ich sklavisch mich dran halte, wenn ich sage mal, es von der Spielbarkeit als tauglich erachte, weil das geht halt eben immer durch den Test der Kinderhände halt bei meinem großen Sohn, dass die Dinger auch halten müssen. Und wenn ich ein Modell mal 1:1 nachbaue aus der Anleitung, dann sehe ich ihn damit spielen und dann krack, buff, buff, fällt es auseinander und dann sehe ich, okay, das geht schnell ab, das Teil und so. Dann wird das einfach mal umgemoddet und dann weicht man beim nächsten Mal, wenn man es baut, hat man schon einen anderen Aufbauplan im Kopf und dann nimmt man sich eben nur, kosmetische Teile aus der Anleitung zur Hilfe oder ein bestimmter Mechanismus, der sich bewährt hat. Ja. Den Rest ersetzt man dann eben durch eigene, stabilere Konstruktionen. Das ist also ein zweiter Kulturkreis, der jetzt schon gerade angeklungen ist und der sich hier überschneidet, ist die Affinität zu Star Wars. Genau. Zu dem Star Wars-Universum. Das heißt, ist es tatsächlich so, dass wir haben uns viel über Star Wars unterhalten. Mhm. Aber das Ding ist ja jetzt auch in die nächste Generation rübergeschwappt. Ja. Ne? Irgendwie ganz knallhart. Die Cash-Cow wird weiter gemolken, genau. Das heißt, wenn ihr Lego baut, baut ihr größtenteils Dinge aus dem Star-Wars-Universum? Im Augenblick, also ich sag mal so, das, was ich von der Spielbarkeit und vom Spielthema am längsten durchzieht, ist halt Star Wars. Wir haben auch andere Sachen gebaut, wenn halt, sag ich mal, eine neue Produktreihe jetzt von Lego auf den Markt kam, Power Miners oder Atlantis, diese wiederkehrenden Themen, die Lego einfach mal ohne Lizenz immer wieder rausschmeißt. Dann baut man, kauft man mal das eine oder andere, baut es ein bisschen um. Und dann verschwindet es irgendwann auch wieder, dann wird es auseinandergebaut, wird einsortiert, weil ich finde, das ist die beste Methode, die Teile aufzubewahren. Also zusammengebaut kann man sowieso nicht alles aufbewahren. Das verschlingt bei uns sehr viel Platz und genau und staubt alles ein. Und das ist halt der Aspekt, wo der Haushaltsgedanke dazu kommt, wo man dann sagt, der Platz muss ausreichen, mehr darf nicht zusammengebaut werden. Das staubt nur ein und dann, da muss man halt sich eben für einige Modelle entscheiden, beziehungsweise dann lasse ich dann halt meinen großen Sohn entscheiden und welches eher, gehen wir wirklich durch, so, welches wird auseinandergebaut, welches wird stehen gelassen, womit spielst du am meisten und ich sehe das auch so, wenn er spielt, sind dann halt eben nur 3 oder 4 Modelle, die zurzeit aktuell sind. Ja. Und es ist halt eben im Augenblick, man kommt nicht drum rum, Star Wars. Also ja. Es führt alles immer wieder auf Star Wars zurück. Aber mir scheint es mal so, als ob die auch wahnsinnig viele Sonderteile da immer mit drin haben. Ja, also sie gehen vermehrt dazu über, beziehungsweise sie sind in einer gewissen Phase sind sie dazu übergegangen, viele Sonderteile zu nehmen. Und haben sich da auch natürlich den Zaun derjenigen zugezogen, der Fangemeinschaft, die halt sehr gerne alles aus den kleinsten Teilen, die es gibt, zusammenbaut. Die sind aber wahrscheinlich erwachsen, oder? Ja, die sind wahrscheinlich erwachsen. Also ich sage mal so, was die Stabilität beträfe, dann wären Sonderteile, die aus einem Guss sind und dementsprechend groß und nicht wirklich auseinanderbrechen auf einmal, wären natürlich besser. Aber ich sage mal so, dann ist man auch schnell bei Playmobil. Ja. Und Playmobil hat nun mal nicht die Lizenz für Star Wars, also die hat nun mal Lego und die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben, LucasArts, dass sie das, oder Lucasfilm, dass sie das Lego gegeben haben, ja, nicht Playmobil. Und der reine actionorientierte Bereich, der geht halt eben an andere Sachen wie Hasbro oder so, die dann halt die Figuren auf den Markt kloppen, die haben die Einzelfigurenlizenz. Ja. Nur die Fahrzeuge, die man eben dabei hat bei den Hasbro-Figuren, die sind halt auch ziemlich grob gehalten, sehen zwar natürlich filmmodelltechnisch richtig aus, weil es halt nicht kreativ entstanden ist, sondern wirklich nur aus einem Guss ist. Aber ich sag mal so, von der Stabilität und Spielbarkeit sind sie nicht wesentlich besser als selbstgebaute oder gekaufte Lego-Modelle. Ja, ja. Ich hatte damals immer die von Tommy und Hasbro, glaube ich. Kleiner gab es auch. Ganz früh halt, ne? Für die erste Generation der ersten Teile 5 bis 4 bis 6. Genau. Schon diese Figuren und entsprechende Fahrzeuge. Mhm. Aber ich denke, dass auf Lego bezogen jetzt, ich meine, wenn du die Politik, die wirtschaftliche Strategie von Lego so anschaust in den letzten Rückblicken 10, 15 Jahren, dann wundert mich das nicht, dass LucasArts oder George Lucas die Lizenz an Lego gegeben hat, weil du im Vergleich jetzt zu der FSK, also dem Ranking, wie ab wie vielen Jahren die Filme sind, und was mit den auch älter werdenden Fans, da hast du einfach ein viel größeres Spektrum, was Lego-affin sein kann. Mhm. Ja, das wäre jetzt natürlich auch eine Frage, kennst du Sachen, also klar, man fängt klein an, ne? Es sind einfache kleine Modellbausätze, die dann sehr abstrakt teilweise auch aussehen. Das geht ja dann halt wirklich dann höher in diese Art Modellbau, wie wir sie vielleicht nur von Revell kennen. Also sprich, du baust das Ding einmal zusammen und dann stellst es dir und in den Schrank. Oder stellst es aus. In die Vitrine, ja. Genau. Okay. Bis hoch dann halt Lego Technik respektive, jetzt muss ich überlegen, wie genau ihr Titel ist, aber also wo du dann mit Prozessoren programmieren kannst. Das waren, glaube ich, Mindstorms. Also Mindstorms ist dieses Elektronik-Dings mit der CPU drin. Das heißt, du hast ein Riesenspektrum an Leuten, die quasi mit Star Wars als Thema in Lego wachsen können. Und wenn sie kreativ genug sind, tatsächlich, oder technikaffin genug sind, auch sich halt Sachen zusammenbauen können, die halt schon, also langsam dann krass werden. Ja, irgendwie. Was bietet ein Lego an? Also würdest du, siehst du das, wenn du den Katalog im Gedanken durchgehst, dass die tatsächlich auch für unterschiedliche Altersstufen Star Wars im Programm haben? Also mit Mindstorms habe ich jetzt nichts im Kopf. Nee, also wenn wir jetzt von den motorisierten Sachen, also es gibt eine Handvoll Modelle, die im Hinblick darauf so auf die ältere Klientel abziehen. Also das sieht man dann auch an der Struktur der Modelle, wie sie aufgebaut sind, beziehungsweise an welche Käuferschicht sich das richtet. Es gibt die normalen spielbaren Modelle, die sind eingegrenzt. Na, ich sag mal so, ich habe noch kein Star Wars Set, was rausgegeben wurde für unter 6-Jährige. Also ich glaube, es fängt bei 6 Jahren an Star Wars. Die Battle Packs, wo halt nur Figuren mit einem kleinen Fahrzeug drin sind, die fangen bei 6 Jahren an. Mhm. 6 bis 14 ist so das Spektrum, was auf den meisten Packungen drauf ist. Ich entspreche genau der größten Fangruppe, genau. Zielgruppe. Und ansonsten gäbe es dann halt noch die größeren Sets, die UCS, die Ultimate Collector Series. Das sind halt Modelle, die sich wirklich an erfahrene Lego-Bauer richten, die dann auch gewillt sind, Stunden in den Aufbau zu investieren und die halt dann auch praktischerweise mit dem nötigen Equipment, also sprich einen Ständer zum Aufstellen und einer Plakette mit der Modellbeschriftung und so. Also da sind zwar auch Spielelemente mit drin, also du hast zwei oder drei Funktionen. Jetzt wenn ich vom letzten rausgehe, den Superstar Destroyer, hast du halt praktisch, konntest du die Hauptbrücke abnehmen und darunter hast du 4 Figuren, die eine bestimmte Filmszene aus Empire Strikes Back nachgespielt haben. Das heißt, der proportionale, also proportional ist es halt auf die kleinen klassischen Lego-Figuren. Genau, der Maßstab wird weitestgehend, genau, also versucht beizubehalten. Also die letzten, also ich kann mich nicht an allzu viele UCS-Modelle erinnern, die ohne Figuren jetzt kamen. Also die allerersten kamen ohne Figuren. Da waren aber auch solche komischen Sachen bei, wie jetzt zum Beispiel. Es gibt einen neuen R2-D2 nachgebaut in 30 cm Größe für ja, 180 Euro gerade erschienen. Mhm. Nicht motorisiert, aber halt eben sowas, wo bestimmte eine große Fanbasis haben, solche Sachen nachgebaut werden und scheint sie auch zu verkaufen. Also ich persönlich habe es für eine blödsinnige Idee gehalten, ein R2-D2 als Lego-Modell rauszubringen. Aber wenn man sieht, wie viel Entwicklung und wie viel Design und wie viel Liebe und wie viel Details da in dem Modell drin stecken. Also der macht halt wirklich, der kann ziemlich viel machen, was der R2-D2 im Film macht. Seine Geräte ausfahren oder das dritte Standbein ausfahren. Ja. Also da wird einiges das mit Interface bedient. Interface, um anzudocken, im Hardware. Genau, das Computer-Interface, genau. Und ja, also wie gesagt, das ist bei den meisten Modellen wird versucht, halt den Minifiguren-Maßstab beizubehalten. Also dass wirklich dann auch der spielbare Aspekt für die Kinder, auch wenn die Kinder sich kein 399-Euro-Ding selber kaufen können, dass der spielbare Aspekt für die Kinder immer beibehalten wird. Aber du warst bist jetzt nicht ganz glücklich, also du bist nicht ganz zufrieden damit, warum sie jetzt R2-D2 in 30 Zentimetern da rausgebracht haben. Das ist, wie gesagt, das hat immer die Frage, an wen sich das richtet. Also ich glaube, die Zahl derer, die mit Lego bauen und letztendlich spielen, ist größer als die Zahl der Airfuls, der Adult-Fans of Lego, obwohl es davon bestimmt Milliarden gibt, Milliarden, Quatsch, aber genug halt die früher mit Lego aufgewachsen sind, die sich das Ding auch hinstellen würden oder einfach nur die Freude des Nachbauens erleben wollen und dann, weiß ich nicht, die Teile ausschlachten und dann wieder irgendwas anderes, so wie ich es halt mache. Mhm. Wobei ich da sagen muss, dafür ist mir Lego im Augenblick, oder was heißt im Augenblick, es wird nicht besser, einfach mal zu teuer. Also das ist. Die Preise sind krass gestiegen, ne? Wenn du so was kaufen willst, dann es stellt sich, also für Lego und Lucasfilm ist es eine Lizenz zum Gelddrucken und das ist, solange Lucasfilm immer weiter. Also ich habe immer gesagt, oder mir war mal so, es gibt 6 Filme. Klar, schön. Es gibt einen begrenzten Fundus an Raumschiffen oder an Charakteren oder so, die Lego im Laufe der Zeit dann einfach immer weiter rausbauen kann und wieder rausbringen. Sie bringen mehrere Modelle in Boba Fett. Boba also Fett, ja. Der Millennium Falcon ist in Minifigurens-Maßstab ist ja schon viermal erschienen insgesamt, der Falcon, genau. Also, ja, das war natürlich ein Punkt, ich will aber nochmal nachfragen, weil also wegen dieser Frage, dass Lego immer wieder auch im Sinne des Maßstabs der Figuren bei den kindlichen Bauern irgendwie andocken will. In meinem Haushalt stand ja mal ein Sternzerstörer über eBay zu verkaufen. Ja. Das erzählte ich dir. Und dann meintest du, welcher denn? Irgendwie so. Und ich meinte so, oh Gott, naja, der Sternzerstörer. Da muss man schon gucken. Wie groß ist denn der ungefähr? Ja, so. Und dann guckten wir halt kurz mal im Netz und es gab mindestens 3, wenn nicht sogar mehr. Und bis hoch zum Todesstern halt irgendwie, den ich mir gerade so vorstelle, wie mit einem Durchmesser von 1 Meter so ungefähr, ja? Nicht ganz. Aber also, das heißt, wenn es da schon mindestens 3 Sternzerstörer gab oder gibt, Manche werden ja jetzt nicht mehr aufgelegt. Ja, so. Die haben alle drei unterschiedliche Größen gehabt, die hatten unterschiedliche Seriennummern. Mhm. Da passen auch nicht gleich viele Figuren rein, weil der bei uns zu Hause rumstand, war einer, glaube ich, ohne Figuren. Ne? Genau. Und zwar zum Aufmachen, ja, aber eher mit so einer Art Innenarchitektur, ja, genau. Ja, so, aber nicht unbedingt mit irgendwelchen Sitzen, wo dann halt du Figuren hättest reinsetzen können. Ja, und das, weil das ist ja nun halt dann doch die Erwachsenenschiene gewesen, aber es war nicht der größte, interessanterweise, weil der war ja der ich glaube, den gab es auch als UCS-Modell, den Sternzerstörer. Wie gesagt, das ist so eine Form von Modellen, mit denen ich mich nur peripher befasse, weil ich immer sage, halt, sowas kann ich mir nicht leisten, halt, sowas habe ich nicht die Zeit nachzubauen, 1:1, weil man muss wirklich, also selbst diejenigen, die es nicht kaufen, es kostet unheimlich viel Geld und Zeit und Ruhe, vor allem auch, was man als Familienvater nicht unbedingt immer hat, vor allem nicht, wenn man es parallel machen will, sowas aufzubauen. Also das ist ein bisschen wie so ein Modellbau im klassischen Sinne. Ja, gehst so ein Hobbykeller und genau, fängst an zu basteln, meditierst dabei. Der berühmte Hobbykeller, das ist wirklich so. Also was man in den Internetauftritten, in den Foren alles sieht, das sind Leute, wenn sie ihre Modelle in den Fotos präsentieren, das ist ein schäbiger, abgeranzter Keller. Da stehen halt die ganzen anderen Dinger rum. Da sind Regalwände voller Steine. Kästen und das ist halt, da muss ich sagen, klar, schön, aber die Zeit habe ich nicht mehr, mir so ein Hobby zuzulegen. Mhm. Es ist ja auch nicht ein unerheblicher Teil Marktforschung, der da von Lukas und Lego betrieben wird. Da garantiert, der werden wunderbar die Kommentare, die Foren durchscannen. Genau. Das qualitativ ist also bewerten. Bei dem größten Forum, was ich frequentiere, Eurobricks, das ist wirklich so, dass Eurobricks.com, genau. Euro-Steinchen. Genau. Ich weiß nicht, wo der Ursprung von dem Forum liegt, ob es jetzt ein US-Forum, also es sind Leute aus aller Ländern dabei, also einer der Moderatoren war ein Däne, der jetzt bei Lego arbeitet, also der hat sich vor kurzem aus dem Forum verabschiedet. Tschüss Leute, mein Traum ist wahr geworden, ich arbeite jetzt bei Lego, weil er einfach aus so einem Community-Abgeordneter war. Ah, okay. Und die Leute, er hatte auch Kontakte bei Lego schon und die haben auch die Kontakte zu den Foren genutzt. Es gibt jetzt, in den letzten Jahren sind mehrere Sets rausgekommen, die einfach auf einem Fanvoting basierten. Also so ein bisschen wie damals hier mit Herr der Ringe und Peter Jackson, wie er die Figuren gestalten lassen hat. Das ist es eben. Also da denke ich mal muss, weil, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, die Zahl der Filme ist beschränkt. Klar, Clone Wars wird zwar auch irgendwann zu Ende sein, aber ist die Frage, was sich Lucas dann als nächstes ausdenkt, ja, weil Star Wars wird eine endlose Geschichte bleiben. Aber ist die Frage halt, wie groß die Basis ist, auf die Lego zurückgreifen kann. Sie haben in den letzten, seit 1999 haben sie die Lego-Lizenz und haben in den letzten 10, 13 Jahren jetzt mehrere erfolgreiche Modelle immer wieder aufgelegt. Welche sind die erfolgreichsten? Also der Millennium Falcon auf jeden Fall als Icon, dann Slave One wurde schon mehrmals aufgelegt. Oberfeldsraumschiff, genau. Sternzerstörer gab es in verschiedenen Formen. Den X-Wing gab es ich glaube auch schon jetzt mittlerweile viermal. Und ich frage mich immer, was ist der Grund, warum man sowas neu auflegen muss? Aber wenn man sich die Modelle einzeln anschaut, die alten Anleitungen, die neuen Anleitungen, dann sieht man, dass halt die Designer-Rotation auch ziemlich groß sein muss bei Lego. Oder aber ein Lead-Designer, der schon lange dabei ist, durchdenkt halt einfach anderes die Modelle nochmal neu und sagt sich, er greift auf einen neuen Fundus an Teilen zurück, die im Zuge von anderen Produktionswegen hergestellt werden und sagt sich, Mensch, das könnte man noch prima nutzen, um da zum Beispiel dann genau, Radar. Also der Scheinwerfer ist eine Tasse aus Lego City und so und sagte, Mensch, früher musste man den Scheinwerfer aus zwei Teilen machen, jetzt machen wir den Scheinwerfer einfach in einer anderen Farbe gegossen in dem Mold von der Tasse und dann sieht das aus wie ein perfekter Scheinwerfer. Würdest du sagen, dass das Design im Laufe der Neuveröffentlichungen auch eleganter geworden? Kann man, also auf den ersten Blick ja. Also es gibt viele, viele Anhänger, die sagen, ja, Retro ist besser. Mhm. Die sich einfach sagen, die von den, also als Puristenmeinung sagen, bei den neuen Sachen sind viel zu viele neue Teile drin. Und also Spezialteile, genau. Ich will das Ding wirklich ganz tütensuppenklar genau. wie damals. Und so sahen die ersten Lego Star Wars Modelle aus. Die waren halt blockiger, kantiger, wo wirklich versucht wurde, mit Steinchen auf Steinchen runde Formen zu schaffen, was dann halt in meinen Augen fand ich, naja, klar, man erkennt es, aber wie ist die Spielbarkeit bei den Sachen? Ich habe jetzt damals den ersten Wish 1999 nicht mitgenommen an Star Wars und habe daher auch keine Erfahrung, inwieweit die Spielbarkeit, was die Spielbarkeit der Modelle betrifft. Aber wenn man sich anguckt, den Sammlerwert, den diese Modelle haben, also der steigt stetig in den Jahren an. Also man kann wirklich sagen... Gleiche Edition? Die erste Edition. Genau. Also ich sag mal so, der Millennium Falke kam letztes Jahr im Sommer neu raus, aber die alten Modelle gehen trotzdem noch für ein Vielfaches des Originalpreises weg. Wie Apple Computer quasi. Zum Beispiel, genau. Wertverfallsfrei. Genau. Aber das ist, na, ist es halt eben. Also die Basis ist da, man wird die Sachen los. Und bei Lego-Modellen, Lego-Star-Wars-Modellen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, ich denke, es bezieht sich fast nur auf Star Wars oder vielleicht jetzt demnächst mit der Herr-der-Ringe-Lizenz, kann man ja, muss man ja auch mal abwarten. Ja, gut, wir hatten schon Indiana Jones, wir hatten Harry Potter, aber genau, Harry Potter wird jetzt nicht mehr im Kinderfeld verortet geblieben. Ja, genau. Da gibt es, denke ich mal, zwar auch die ein oder andere signifikante Preissteigerung, aber im Grunde genommen ist das, also als Kapitalanlage, neu, also ungeöffnete Star Wars Sets ist, ja, sure bet. Also wie gesagt, du kannst nach 10 Jahren ein Modell rauskloppen und du wirst es los, wenn es in einem guten Zustand ist, sogar wenn es schon aufgebaut ist und eingestaubt in der Vitrine stand. Also da muss man wirklich, das ist wirklich phänomenal, was man da sieht. Ist natürlich krass, ne? Weil auf der einen Seite erinnert mich das halt an Oldschool quasi, also dieses modulare Bauen, Lego, die vermeintlich freie Kreativität mit Kunststoffen umzugehen, ist eigentlich ein fast schon altbackenes Konzept heutzutage, aus heutiger Sicht. So, ne? Auf der anderen Seite aber, gerade wenn es um die Wiederverkaufbarkeit oder die Werte, die Sammlerwerte, die sich da Stück für Stück entwickelt haben, geht, läuft dieses Lego-Franchise in diesem Falle, Star Wars, läuft parallel zu den ganzen ungeöffneten Superheldenfiguren. Ja, also auch da halt, also du hast da plötzlich so eine Generation, die bereit ist, für ungeöffnete Produktkartons auch unverhältnismäßig viel Geld zu geben. Und so, dass man schon mittlerweile von, wie heißt das, was hast du gesagt? Investitionen, Altersvorsorge, ja, genau, fast genau. Schon. Schuhbett, ja. Genau. Eine Schuhbett, genau. Also, ne, dass du halt dann wieder Kartons dir einfach hinstellst und du weißt, das Ding wird auch mittelfristig nicht einbrechen. Ja. Also, es ist wirklich, ich selbst betreibe diese Politik nicht. Also, dafür. Man muss jedes Modell dann zweimal haben. Einmal zum Spielen und einmal zum ja, klar, als Bankanlage. Wenn der Karton einmal geöffnet war, genau. Vorbei. Und dann ist Luft drin. Genau, dann ist Luft drin. Es ist sehr viel dänische Luft drin in den Lego-Kartons, das stimmt. Also, wenn dänisch ist, dann kannst du ja noch verkaufen. Ja, aber wenn du einen Austausch gegen deutsche Luft, dann ist es halt fast schon wertlos. Aber wie gesagt, das machen klar, viele Händler machen das. Und das ist, denke ich mal, auch vollkommen legitim. Allerdings halt dann nur gegenüber solchen Leuten auch und in der Preis- und Altersklasse, die es sich leisten können. Also wenn man dann sieht, mal ein Beispiel Todesstern. Es gibt ein Todesstern-Playset, das jetzt in der Auslaufproduktion ist. Das wird länger als dieses Jahr, wird es das nicht mehr geben. Ist schon Shop, angekündigt. Shop at Home, ja, das ist schon über Insiderwege angekündigt. Shop at Home führt es noch für 420 Euro. Also Shop at Home? Normal, das ist die Lego Internetseite, also der Lego-Shop Internetseite. Das ist leider offizielle Heim Lego-Shop. Genau, der Lego-Versand im Netz, genau. Das ist allerdings, also wie gesagt, das Ding kostet schon 420 Euro im Retail-Preis. Sage ich mal, das wird, wenn die Produktion ausgelaufen ist, das ist jetzt teilweise schon bei eBay drin, ab 420, aber auch schon auf bis 520 Euro. Krass, und dabei ist es noch nicht mal. Wobei ich mich immer frage, warum bestellt man es nicht direkt beim Shop at Home? Wer wohnt irgendwo in Posemuckel ohne Internetanbindung und kann sich das Ding nur über einen zwielichtigen eBay-Händler leisten, wenn er es nicht auch auf Lego.de bestellen kann? Wenn er den verkauft tatsächlich? Also ich meine, man kann es ja probieren. Ne? Man kann ja versuchen, halt irgendwie Naive zu finden, die halt sich nicht so viel Zeit. Die nicht wissen, dass es Lego Shop at Home gibt. Zum genau, Beispiel. Oder halt verpeilen, halt sich mal zu informieren, einfach nur eBay Google anschmeißt. Ja gut, aber das ist natürlich auch schon eine sehr, sehr erwachsene Perspektive auf die Dinge. Ja. Ich finde das irgendwie gerade extrem schwer zu trennen. Also auf der einen Seite, man ist selber Lego sozialisiert, man hat sehr mit Lego gespielt. Das Franchise ist einem nicht unbekannt in der eigenen Kindes- oder Jugendbiografie. Dann sitzt man plötzlich auf dem Fußboden und bastelt nach Vorlage mit der nächsten Generation diese Raumschiffe. Genau. Aber und das sind dann die Playtester. Ja, also in diesem Fall jetzt wirklich, halt, ist dieses Modell tatsächlich bespielbar oder ist es wabbelig und bricht beim ersten festen Händegriff zusammen? Und dann plötzlich kippt es aber dann halt in eine total erwachsene Phase, nämlich, ich denke mal, dass du sitzt am Rechner. Hast du einen Forum-Account da bei Eurobricks? Ja, aber da schreibe ich nicht oft. Aber du bist schon da durchaus lesend. Genau. Aber ich denke nicht unbedingt, dass dein Sohn im zarten Alter eines Grundschülers halt irgendwie wirklich Zeit und Lust hat, sich die ganzen Buchstaben eines Forums um die Ohren zu werfen. Der verlässt sich da auf mich. Genau, das heißt, es ist dein Job und dein Interesse und deine Motivation. Ja. Und das Wissen, was du dir aneignest, ist auch tropft dann vielleicht nochmal ein bisschen so durch. So im Grunde, indem du dir ein paar Insider-Informationen stecken kannst? Auf jeden Fall. Also die neuesten Sets, also wenn irgendwelche Gerüchte, Bilder im Internet auftauchen, die ersten Packungsveröffentlichungen von den neuesten Sets, die noch nicht im Handel erhältlich sind, dann werden die ausgedruckt, dann werden die an meinen Sohn weitergereicht und auch den Freundeskreis, die auch immer ganz scharf darauf sind. Das ist durchaus, also wie gesagt, das ist eine meiner nebenliebsten Beschäftigungen. Auch selber Ausschau zu halten, was ist neu, wo denke ich, könnte man eventuell ein bisschen Geld investieren und das zu Geburtstag, Weihnachten irgendwie mal sich zulegen. Und was, als halbes Geschenk. Genau, als halbes Geschenk. Genau. Oder was hält man sich vor und sagt, ja, okay, nett, aber Anleitung reicht mir, kann man selber nachbauen. Man kriegt ja auch so, wenn man ein geübter Lego-Bauer ist, dann reicht einem ja meistens ein Foto und dann sieht man, wie etwas aufgebaut ist. Vielleicht nicht die internen Strukturen, aber bei kleineren Modellen gibt es ja nicht viele interne Strukturen. Stabilisatoren. Aber genau, und dann sieht man, aha, im Grunde genommen kann man es von dem Bild sogar nachbauen. Da braucht man nicht unbedingt die Anleitung. Das ist auch das Erste, wie ich das früher gemacht habe, als ich noch mein erstes Lego hatte zu Ostzeiten. Was ja auch schon eine Geschichte für sich ist. Ja, da kann man vielleicht immer drauf angehen, also als kleines Kurs. Also, dass man wirklich nur ein Bild hatte und anhand des Bildes mit den vorhandenen Teilen sich das nachgebaut hat. Okay. Und so war es ja bei mir. Also, ich hatte ja mein allererstes Lego, beziehungsweise ich war diesem Spielsystem nicht wirklich fremd. Mein Vater, schaffender Künstler, der macht Zinnfiguren und der hatte... Im Osten gab es Pebesteine. Das war dasselbe Modell mit den Noppen. Die Bausteine, stand halt nicht Lego drauf. Die Lizenzfrage war für mich immer schleierhaft. Konnten die diese Produktreihe, ich weiß nicht, wann Megablocks, dieses andere abgekupferte aus den Staaten kam. Ich weiß nicht, ob das später kam. Aber es gab auch ziemlich viele Lizenz- und Urheberrechtsstreitigkeiten. Adaptierbar? Also hat es zusammengepasst? Das hat super zusammengepasst. Und das ist das, was mich immer gewundert hat. Es war im Grunde genommen Lego, ohne dass Lego drauf stand. Und es waren keine Figuren mit bei. Also okay. Es war im Grunde genommen nur, wie Lego am Anfang auch war, ohne Figuren, nur einfach die Basissteine. Also abstrakt. Dieselben Größen, dieselben Steingrößen. Vollständig modular. Genau. Und damit hatte ich zwar im zarten Alter von 3 Jahren noch nicht so viel Berührung, aber ich hatte auch nicht den Duplo-Background, das gab es ja im Osten nicht. Aber dann war das bei einem Ostseeurlaub, dass mein Vater aus dem Meer, war eine richtig schöne Story, die Holzpfähle, die ins Wasser reinragten vom Strand aus, dazwischen klemmte, zwischen Tang und Algen, eine kleine Plastiktüte. Und da drin waren Teile, Lego-Teile. Das war noch eine, Lego kommt ja immer in einer Packung, in einer Papppackung mit mehreren kleinen Plastiktüten. Lag die da einfach, ist da rein? Die hing dazwischen, den Zufall. Pfählen. Genau, und mein Vater hat sie gefunden. Und da er selbst ziemlich kreativ interessiert war und OP-Besteine kannte, dachte er sich, wow, was ist das denn? Und ich war 3. Und wir hatten die Tüte aufgemacht und dann, was mein Vater als nächstes machte, ist, er lief in den Kühlungsbauen in den nächstbesten Intershop, so waren damals diese Westmarkenläden, und guckte danach, was das sein könnte und kam auf Lego, weil er hat das noch nie gesehen gehabt, er wusste nicht, was es ist. Er wusste auch nicht, dass sozusagen das Ostpepe abgekupfert war von Lego in dem Sinne. Aha. Und hat ein allererstes Set gekauft, das war so ein kleiner Straßenfeger. Also im Intershop. Im Intershop gekauft, genau. Und dann hat er es mir geschenkt natürlich, aber sein Interesse war natürlich auch geweckt und hat gesehen die Möglichkeiten dieses Spielzeugs, also modularer Aufbau vom kleinsten Stein und man kann bauen, was man will, bla bla bla. Und es kam dann wirklich so, dass er, ich habe nicht allzu viel aus dem Intershop gekriegt, weil es war ja für Ossis war es ja ziemlich teuer, der Umrechnungskurs 1:5 bis 1:10 sogar, diese Forum-Schecks. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Preisentwicklung damals war, ob es wirklich 1:1 Preise, westdeutsche Preise waren. Jedenfalls aus dem Intershop hat man nicht allzu viel bekommen, vielleicht mal irgendwann zu Weihnachten oder mal zum Geburtstag. Aber was mein Vater machte, war, er fuhr jedes Jahr zur Messe der Meister von Morgen nach Leipzig, zur internationalen Messe. Und mit seinen Zinnfiguren, die er auch dort immer angeboten hatte im Kunst. Versand, was weiß ich, keine Ahnung, über Kultusministerium der DDR. Hat er schon zu Ostzeiten gemacht, das sind Figuren. Hat er sich Anfang der 80er Jahre, hat er das komplett, hat vorher militärgeschichtlichen Institut gearbeitet und hat sich dann selbstständig gemacht zu Ostzeiten, krass, nur mit den Zinnfiguren. Und dann war er in Leipzig mit den Zinnfiguren? Und genau, und ist zu den Dänen gegangen, die im Spielwarenbereich standen mit ihrem Lego und hat mit den Dänen getauscht und hat den Dänen Zinnfiguren gegeben und hat für mich dann immer die neuesten Sets mitgebracht, ja, was er dachte, was mich interessiert. Ich habe die natürlich nicht sofort bekommen, das war trotzdem immer noch Weihnachten. Nee, aber also überhaupt ranzukommen an die, also das über waren, so einen Deal. Genau, das war der Weg, da ranzukommen und noch über Zinnfigurensammler aus dem Westen, die dann zu uns kommen durften. Wir durften ja nicht zu ihnen kommen, aber die kamen zu uns und sobald dann klar war, ein Sohn in dem Alter, wo ein Lego mitbringen. Und das waren dann natürlich dann auch Möglichkeiten, waren keine Möglichkeiten gegeben, das vor mir zu verstecken. Mhm. Also das hieß dann, ja, hier habe ich für den Kleinen mit. Ja gut, aber weg, erste Weihnachten. Mhm. Nein, der, ach nein, geben sie noch jetzt und so. Ja, und dann war halt so, dass man dann sitzt man zu Hause und spielt mit seinen Kumpels irgendwas und plötzlich kommt dann irgendeiner rein und sagt, hier, guck mal, bumm, und hast du dann ein Lego-Set und dann warst du natürlich der King. Aber das ist, glaube ich, nur zweimal vorgekommen. Ansonsten war es halt immer nur zu den Anlässen, Weihnachten und Geburtstag. Aber das war halt immer so ein konstanter Flow von Modellen. Verschiedenste Bereiche. Es war City, es war Burg, es war Weltraum, ja, es war später Technik, obwohl ich nicht so viele Technikmodelle hatte, weil ich dann einfach teilweise zu alt wurde und dann auch das Interesse von anderen. 14 ist jetzt kritisch meistens. Genau. Aber was ich sagen wollte, ist mit dem Nachbau von den Modellen, ich habe halt sozusagen Kataloge in die Hände bekommen, auch von meinem Vater, die hat er auch von der Messe mitbekommen und habe dann immer die Bilder aufgeschlagen von den neuesten Modellen, habe auch das Modell gefunden, von dem die ursprüngliche erste Tüte stammte, war ein kleines Set, so ein Raumgleiter und habe aber von den Bildern dann auch nachgebaut und da war auch so eine Anekdote, ich wusste, dass mein Vater irgendwas für mich hatte, wieder mitgebracht von Weihnachten, für Weihnachten oder Geburtstag, ist ja bei mir nicht weit auseinander und hatte gestöbert zu Hause und hatte einen Blick erhaschen können auf die Packung im Regal, im Schrank, was ich nicht durfte. Und dachte, oh Mann, geil, ein Raumschiff. So. Hammer. Genau, und habe dann den nächsten Katalog geschnappt, habe das Bild gesehen und dann bumm. Und dann hatte ich es nachgebaut selbst und mein Vater sagte, das kommt mir bekannt vor, ja, mein Freund. Du brauchst es ja eigentlich gar nicht mehr. Nein, genau, nein, genau. Zerstört, Hammer. Nee, zerstört habe ich nicht, aber da habe ich gemerkt, halt, dass, oder hat er vielleicht auch gesehen, dass man unheimlich, also dass ich, sag ich mal, in dem Sinne unheimlich kreativ sein kann. Oder du hast diesen Blick, also du hast wahrscheinlich auch viel Zeit damals gehabt, also du hast sehr viel Zeit vor diesem Papier verbracht und hast es halt, also du hast einfach der sukzessive im Kopf also auseinandergenommen und du hast genauer zusammengebaut. Mhm. Also ich glaube, Abstraktionsfähigkeiten, Kombinationsfähigkeiten wären ja, also warst du ja wahrscheinlich, ja, hast du einfach irgendwie genug Zeit gehabt, um solche Sachen auch zu entwickeln. Also musstest ja auch, warst du eigentlich gezwungen dazu. Irgendwie, wenn du konntest ja deine Bedürfnisse nicht sofort einfach stillen, sondern du musstest ja irgendwie warten und das irgendwie überbrücken. Also guckst du da drauf und überlegst, wie es wohl hinten aussieht quasi. Genau. Lego Technik hatte ich ein großes Modell, das hatte ich mit 7 Jahren bekommen. Es war erst ab 10. Ich hatte es zu Weihnachten bekommen und habe wirklich fast eine Woche gebraucht, um es komplett zusammenzubauen. Aber ich habe es alleine gemacht. Du hast es geschafft, ja. Ich habe es geschafft, genau. Die Frustration war nicht so hart, dass du dann... Nee, das war es nicht. Aber doch, damals waren die Lego-Modelle und auch die Anleitung noch nicht so verständlich. Also da hat man im Laufe der Jahre mehr Marktforschung betrieben und hat das auch verständlicher gemacht. Manchmal guckt man zwar jetzt noch wie ein Schwein ins Uhrwerk und sagt sich, wie muss ich es drehen? Haha, ach so, das meinen die, alles klar. Ja, aber der nächste Schritt eigentlich fürs iPad, eine Anleitung zu entwickeln, wo du dann halt auch tatsächlich 3D drehen kannst. Das gibt's, das ist der LDD, der Lego Digital Designer. Das ist ein Programm, was Lego zur Verfügung stellt im Internet. Aha. Jetzt auch schon in der neuesten Version, was datenbankmäßig befüttert wird mit dem eigenen Angebot von Lego. Die haben neben der normalen Shop at Home gibt es einen Bereich, der nennt sich Pick a Brick. Da kannst du aus dem Fundus von weiß nicht wie vielen Elementen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber die gängigsten Elemente, nicht so viele Spezialteile, Figurenteile, ist sehr beschränkt, weil da ist die Lizenzfrage natürlich kritisch. Aber so Basissachen, die Elemente sind eigentlich alle da. Die kannst du dir auch in Farben und Formen bestellen. Und also wenn man jetzt nur Einzelteile braucht als Bastler. Dann kriegst du als Plastikprodukt dann halt geliefert. Genau. Und auch relativ erschwinglich. Also das ist, die Elemente fangen so mit Centbeträgen an. Ja. Und das ist diese Software irgendwie. Genau. Da hast du alles tatsächlich emuliert oder simuliert. Die Software ist über Uplink verbunden oder kann man verbinden, muss man nicht. Natürlich offline betreibe ich. Also ich habe am Digital Designer 2-3 Mal was gemacht. Habe aber dann ja auch nicht mehr die Zeit gefunden. Aber da war so die Modelle, wie stellt man sich die vor? Auch wenn man sich jetzt damals gesagt hat, wann wollen wir das mal bauen? Ich überlege mir da was, dann einfach mal virtuell Steinchen zusammengepackt und geguckt, könnte das funktionieren? Kann man die so anordnen? Wie sieht's aus? Und das kannst du dann, wenn du willst, also das bietet Lego auch an, ablinken zur Shop-at-Home-Seite und dir den Preis bestimmen lassen und es dir sogar zuschicken lassen. Ach, du baust dann ein Modell am Rechner, genau. CAD-CAM-mäßig und kriegst es dann halt in Einzelteilen geliefert und baust es dann wirklich im dreidimensionalen... Genau. Das ist sowas, was Lego anbietet. Habe ich zwar selbst nicht gemacht, aber Killer. Eine eigene Produktreihe sozusagen. Würde mich interessieren, ob tatsächlich nicht auch eventuell Firmen ihre Prototypen damit eventuell... Also Mittelständler, ne? Irgendwie Technik. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Lego könnte dazu auch vielleicht funktionieren. Ja. Ich würde gleich gerne nochmal auf diese Forenkultur und wie du sie wahrnimmst eingehen. Noch eine kleine Frage zu deiner Geschichte. Weil es kam mir gerade so in den Kopf. Also du sagtest gerade, dein Vater, du hast ihn als Kreativer und also er hat dann halt Zinnfiguren produziert und auch mit denen gehandelt. Mhm. Und stimmt, du hattest mir damals mal davon erzählt und wo du mit deinem Vater unterwegs auch warst, also jetzt in den letzten 10 Jahren, also wahrscheinlich vielleicht auch vor 10 Jahren, ich weiß es nicht genau, du hast ihn halt ab und zu mal begleitet zu diesen Messen oder ich halt einmal, geholfen. Genau, ich war einmal auf der, also jetzt nicht Zinnfigurenmesse, ich war einmal selbst auf der Spielwarenabteilung der Leipziger Messe zur Ostzeit noch, da durfte eigentlich keiner rein. Würdest du sagen, also, weil ich wollte eigentlich aus einem psychologischen Moment hinaus, ne? Wie würdest du sagen, dass deine kindliche Biografie in der Wahrnehmung deines Vaters und dem, was er tut, durchaus auch ausschlaggebend dafür war, dass du halt dich, dass du Lego jetzt auch so noch dich damit beschäftigst als Erwachsener, weil das so eine Art tradiertes, ne, eine tradierte, ne, bei dir ist es ein Hobby, bei ihm war es halt ein Beruf, ja, irgendwie, aber dass das irgendwie miteinander zusammenhängt? Naja, also kann natürlich sein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich mich mit Lego beschäftigt hätte, wenn ich nicht diesen Hintergrund gehabt hätte. Wobei ich sagen muss, dass die Faszination für diese Art von Spielsystem ist bei mir, glaube ich, unabhängig davon entstanden. Also das ist dieses Kreative, dieses bildende Kunst, dieses plastische Erschaffen, spielt natürlich eine Rolle, weil ich habe ja nicht nur nachgebaut, wir haben ja, also mein Vater selbst hat nicht mit Lego gebaut, also er hat nicht mit mir zusammengesessen und gebaut. Ja, aber auch eine Prä-Lego-Generation. Genau, was er gemacht hat, war, er hat ja seine Zinnfiguren-Modelle geschaffen vorher, man macht ja immer ein Modell aus Knete, Suralin hieß es damals im Osten, die man härten kann, backen kann im Ofen. Mhm. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen, Fantasien zu entwickeln, was könnte man noch für Lego selbst kreieren, erschaffen, Produkte rein, Indianer, Robin Hood, Ritter, die es nicht gab. Ich habe später sogar in einer späteren Phase Masters of the Universe nachgemacht in Lego und das haben wir alles gemacht. Wir haben aus Zinn kleine Grundformen entwickelt, also sozusagen eine Form für einen Kopf entwickelt und eine Form für einen Oberkörper. Ah, geil. Und darauf haben wir mit Soralin unsere Hüte, Masken, Rüstung, alles selbst gemacht und gebacken und das passte dann alles auf die Lego-Figuren. Natürlich ein bisschen empfindlicher als das ABS-Plastik selbst, ja. Aber ich konnte damit alles mögliche. Skeletor hatte einen ausgefrästen gelben Schädel, sowie einen toten Schädel und das hat mein Vater ziemlich viel gemacht. Expanded Lego. Genau, weil er einfach mal die handwerkliche, die künstlerische Fähigkeit, also ist eine Präzision drin in dem kleinen Maßstab, also so wie als ob es maschinell oder sogar besser als maschinell hergestellt, weil es einfach in Handarbeit, der Arbeit hat da ziemlich viele, also richtig filigran, die Figuren, die er gemacht hat, sind halt reine Porträtfiguren, also sind nicht so Zinnfiguren, Spielsachen, Gruppensachen, so wie die da oben stehen zum Beispiel, sondern das sind halt richtige Porträtfiguren. Also okay, haben wir jetzt natürlich nicht. Ja, nee, die sind auch nicht von ihm, also ja. Ich habe von ihm hier nicht so viel rumzustehen. Ja, ist auch vielleicht ganz gut so, weil wir haben hier nur ein Audioaufnahmegerät. Genau, das Bild kommt später. Ich habe dann später zwar auch meine eigenen Sachen gemacht, aber die waren halt natürlich kindlich etwas gröber und alles, aber Spielbarkeit alles trotzdem vorhanden. Aber da ist natürlich noch eine Phase der Kreativität mit erreicht worden, mit der Möglichkeit, die Sachen selber zu machen, wie sie, glaube ich, sich in den letzten Jahren in der Fangemeinde von Lego, auch in der Forenkultur, ich weiß nicht, wie lange es diese Hersteller, Brick Arms nennt sich das, oder Brick Forge, die nicht die Elemente selbst herstellen dürfen, weil Lego halt, obwohl die Lizenz ist abgelaufen, aber das machen sie nicht, aber sie stellen das, was wir damals in Handarbeit hergestellt haben, stellen sie halt in maschineller Verarbeitung, Plastik, Waffen, Plastik, also Helme, als Drittanbieter für die Fans, genau, von Lego toleriert. Na klar, weil Lego diese Produktreihen selber nicht bildet. Lego hat keine Zweite Weltkriegsproduktschiene. Ja. Es gibt Zweite Weltkriegs-Lego? Ja, also das sind wirklich Brick Arms und Brick Forge, die haben da M16, also nicht Zweiter Weltkrieg, aber Wehrmacht gibt es alles im Lego-Maßstab. Weil es europäisch ist, haben die auch damit überhaupt kein Problem, Nazis denn zu Wahrscheinlich, aber das ist, also das da, oder römische Helme und, ja. Und Griechen noch Plieten, das ist alles vorhanden, oder aus der Mythologie basierenden Zentaurentorso, also alles so eine Sachen, die werden richtig gehend von Drittanbietern maschinell, also semi-maschinell, sag ich mal, die sind gewerbetreibend natürlich, aber haben natürlich diese Kapazität wie Lego selbst, kostet dementsprechend auch natürlich ein bisschen mehr und sind auch meistens überseeisch angesiedelt, also investiert man dann doch schon das ein oder andere, wenn man das haben will. Wie ist denn die Wahrnehmung von solchen Sachen, weil in China kriegst du haufenweise Yu-Gi-Oh! Karten, die nennt sich halt hier gefälscht. Mhm, ja? Genau. Das heißt, im Ranking des Besitzes ist es ziemlich weit unten. Genau. Und jetzt haben wir hier aber halt so eine Art Sekundärmarkt, der sich aufbaut, der auch gar nicht auf Originale zurückgreifen kann, sondern wirklich eine Erweiterung des gesamten Universums darstellt. Ja. Wie wird das denn wahrgenommen von den Fans? Also die Modder und die Leute, die ihre eigenen Kreationen bauen, die müssen schon mehr oder weniger darauf zugreifen. Lego bietet es nicht an, dass die eine Waffe, die maßstabsgetreu, aber die vom Design so aussehen soll, wie halt wie eine richtige Star Wars-Waffe aus der Phase, aus dem Film, da muss man halt eben auf die Drittanbieter zurückgreifen. Oder man hat die Fertigkeiten und macht sie sich selber. Das geht natürlich auch. Also wenn du so einen 3D-Plotter hast oder eine kleine Fräse, dann... Oder du machst es dir aus Fimo selber. Und das haben wir auch schon hier zu Hause gemacht. Wir haben auch schon aus Fimo nachgebaut. Das ist der Gag, so wie bei mir damals, sämtliche Produkte rein, mit denen Lego im Laufe der Jahre später rauskam, wie Indianer oder Western oder das, was wir alle schon hatten, der erweiterte Mittelalterspektrum, das hatten wir alles Jahre früher schon. Mein Vater hat sogar die Ursenbande, für die Ossis unter den Hörern, haben sogar die Ursenbande nachgebaut und hat es denen auch gezeigt und die, hey, super, klasse, und da haben es aber selber nicht als Idee unterbreitet, weil der Markt, denke ich mal, wahrscheinlich nur in der DDR da gewesen wäre und die Leute hätten es eh nicht kaufen können. Und dann hätte es mit Heineken wahrscheinlich wieder niemand, welches Bier haben sie immer getrunken? Tuborg. Was Tuborg? Und Carlsen, genau. Und Lego-Truck. Genau. Tuborg-Bier. Und das, wie gesagt, die meisten haben halt nicht die Möglichkeit, das selbst zu machen oder es ist einfach zu, ich sage jetzt nicht primitiv, aber zu naja, es genügt nur den eigenen Ansprüchen, sag ich mal, oder es soll zum Spielen ausreichen. Ja, ja. Die Sachen, die ich nachgebaut habe für meinen großen Sohn, die dann später viel besser natürlich Design von Lego auch rauskamen, Star Wars General Grievous, wir haben die erste Version von General Grievous da potthässlich aus, finde ich, aber Sammlerwert hat sie natürlich immer noch und viele sagen, die Puristen sagen, das ist der bessere Grievous. Mhm. Jetzt der zweite Grievous, der rauskam, ist an Clone Wars angelegt, an die Comic-Serie, sag ich mal, und das geht den meisten zu weit in diese Richtung. Aber das hast du nachgebaut schon damals, hatte ihn anhand erster Bilder, die ich im Internet gefunden hatte und anhand natürlich von vorhandenen Bildern aus Filmen und Serienmaterial nachgebaut aus Fimo und das halt so konzipiert, dass man auch damit spielen konnte. Also sozusagen den als Kopf gemacht und die Arme dann irgendwas anderes, sodass mein Sohn halt schon damit spielen konnte, bevor er die Figur dann original in den Händen halten konnte, ein paar Jahre später. Also da, wie gesagt, entweder man macht selber oder man muss sich doch wirklich auf den Drittanbietermarkt besinnen und ich habe zugegebenermaßen mir auch schon ein, zwei Sachen bestellt bei einem taiwanesischen Anbieter. Es waren aber nur Helmzubehör und Mini-Waffen. Mini-Waffen, die ich eigentlich so nicht wirklich fertigen möchte, weil, wie gesagt, das nimmt zu viel Zeit in Anspruch und außerdem ist die Stabilität nicht gewährleistet, wenn man wirklich so, sag ich mal, diese wirklichen Gebrauchsgegenstände aus Fimo macht. Dass sie wegbrechen dann halt. Dass sie wegbrechen, weil die Erfahrung habe ich als Kind selber gemacht. Ja, und, scheiße. Genau. Aber was dieses China-Produkt betrifft, ist es innerhalb von Lego ja sowieso auch so gestaffelt. Also du hast die hochwertigen Figuren, die in den Verkaufssets mit drin sind und dann hast du diese Nebenschiene wie Schlüsselanhänger, wo Einzelfiguren dran sind und Magnetsets. Mhm. Und das ist wird als abwertig als China-Plastik bezeichnet, weil die Dinger werden extern in China hergestellt, nicht in Dänemark, nicht in Deutschland, nicht in Ungarn, im europäischen Raum, wo das normale Lego herkommt oder USA, sondern das ist wirklich das China-Produkt, was auch geringerwertiges Plastik ist und auch schneller kaputt geht, der Erfahrung nach, und was man auch von den Torso bedruckten und so sieht, also unscharf oder blassere Farben und so. Ah, und sie sind aber auch allerdings zu erkennen, bei den Magnetsets gab es immer den Hinweis, man muss den linken Arm der Figur abmachen und dann sieht man darunter einen Aufdruck, eine Seriennummer, und die ist nur bei China-Plastik. Auch bei den Originalfiguren in Sets ist der Aufdruck nicht vorhanden, das Reingefräste. Das ist nur da dran und da konnte man es erkennen. Und da ist auch das da staffelt sich auch der Markt drin. Man hat ja nicht nur Lego mit seinen Einzelteilen anbieten, sondern es gibt ja diese andere Subkultur, die halt den inoffiziellen Lego-Markt im Netz, der aber jetzt nicht, sage ich mal, illegitim ist, sondern halt nur inoffiziell, weil es halt mit allen Teilen sich beschäftigt, die nicht unbedingt immer von Lego überall erhältlich sind und auch mit Figuren. Also da ist das größte Forum im Internet, nennt sich Bricklink. Also das ist die Bricklink. So Bricklink. Der, genau. Mhm. Und das hat, ich weiß jetzt nicht, wie lange es das schon gibt, aber bestimmt auch schon fast 10 Jahre. Und da sind wirklich weltweit Händler zusammengeschlossen oder Semigewerbetreibende, die halt Sets ausschlachten, Einzelteile anbieten, mitunter auch tauschen und so. Und da kann der geneigte Bauer seine Teile zu manchmal günstigeren und manchmal aber auch teureren Preisen als bei Lego selbst beziehen. Mhm. Und der Fundus der Teile ist natürlich riesiger, also ist größer als das, was du bei Lego hast. Lego beschränkt sich immer nur auf bestimmtes Angebot, nicht zu spezielle Teile, weil dann bräuchten wir unsere Modelle nicht mehr verkaufen, weil dann könnte man alles selber nachbauen. Mhm. Und bei Bricklink findet man Komplettsätze, man findet ausgeschlachtete Sets mit Figuren nur, wo die Figuren einzeln angeboten werden, die auch teilweise höhere Preise erzielen. Mhm. Welche Figuren nimmt man zum Beispiel ganz einfach? Das ist immer die Frage, wo sie drin sind. Wie viel Euro man oder wie viel Dollar man investieren muss, um das Set selbst zu bekommen. Und es gibt ein Set, was ich noch gerne hätte für meinen Sohn. Irgendwann jetzt ist es ein Raumschiff aus Star Wars, die Fregatte, die republikanische Fregatte. Und da sind vier neue Figuren drin von 5 Stück. Und jede Menge Teile natürlich fürs Raumschiff. Aber man muss natürlich den Preis des Sets dann aufbrechen als Händler. Für wie viel Euro verkaufe ich die Einzelfigur? Ich kaufe eins. Sie in den Booster-Packs halt die Spezial-Sonderkarten. Genau, verkaufe den Retail-Preis. Der Fregatte ist bei Lego 130 Euro. Und jede Einzelfigur geht für 15 bis 20 bis hoch 25 Euro weg, die nur in diesem Set enthalten ist. Und da muss man sich überlegen, wenn man alle Figuren haben will, kaufe ich doch lieber gleich das Set, weil dann habe ich das Raumschiff noch dazu. Und dann habe ich die und Bauteile. Also kann ich bauen und nicht nur sammeln. Genau, also da muss man schon wirklich zirkeln und muss man auch schon wirklich gucken und sehen, Preisentwicklung, Piece Count, was das Preis-Leistungs-Verhältnis darin wird auch gegliedert in dem einschlägigen Forum. Also jedes Set, was neu rauskommt, wird einem Review unterzogen, wo wirklich Spielbarkeit, Piece Count, Preis-Leistungs-Verhältnis und wirklich, ob es sich lohnt, das zuzulegen, bis hin zur Kaufempfehlung oder werden die Figuren durchgeleuchtet, der Print wird begutachtet, sieht die Figur gut aus oder nicht. Ist natürlich letztendlich Geschmackssache, kann jedes Forum-Mitglied quasi diese Bewertung durchführen und online stellen können. Ist rein subjektiv, aber viele verlassen, also es gibt erfahrene Leute, die vergleichbar wie Amazon, also gibt es einen Count, quasi mehrere Leute haben sich mit dem Set beschäftigt und du kriegst einen Mittelwert. Ja, genau, das ist auch eine Abstimmung, ein Poll ist bei jeder Review ist dabei, also du kannst abstimmen, wie bewertest du selbst für dich dieses Set anhand des Reviews, was du siehst. Und es ist auch nicht so, dass jeder Hans Nappel ein Review reinstellen kann, was in unterschiedlichen Aussageformen da. Also es gibt wirklich, nennt sich die Reviews Academy, da werden Leitfäden veröffentlicht, was hat ein Review zu beinhalten. Also du musst die Packung ordentlich beleuchten, du musst möglichst zeigen, was drin ist, du musst den Aufbau modular ganz gut dokumentieren. Keine unscharfen, verwackelten Fotos, weil es muss wirklich gut zu erkennen sein, damit man auch wirklich für sich den Anspruch verbuchen kann. Ich habe es unter die Lupe genommen und die Leute, die sich das angucken, können es auch unter die Lupe nehmen und für sich richtig entscheiden oder falsch, je nachdem, welches Set nehme ich und welches nicht. Also das erinnert mich wirklich so ein bisschen an eine Publikation in einem wissenschaftlichen Magazin. Also, du hast auch diesen Leitfaden nach welchen Kriterien, wie erfüllt sein müssen, um diesen Artikel überhaupt einzureichen. Ja. Dann gibt es die Peer Review. Und da wird gecheckt, ob das überhaupt irgendwie den Kriterien standhält, die vonnöten sind, um überhaupt da veröffentlichen zu dürfen. Genau. Inhaltlich. Genau. Und das läuft ja schon in eine ähnliche Richtung. Also die machen eine harte Tür. Ich sag mal so, sie gehen nicht hart ins Gericht mit den Leuten, die es das erste Mal haben. Aber sie haben halt diese Instanzen eingesetzt. Ja, ja, ja. Und das ist aber auch gut so, weil ansonsten könnte man sich wirklich nicht objektiv darauf verlassen. Das ist richtig, ja. Das ist wirklich. Also wird auch akzeptiert von der großen. Ich habe die ein oder andere Kaufentscheidung oder Nicht-Kaufentscheidung basiert auf diesen Reviews, wenn ich gesehen habe, es werden Sonderteile einzeln beleuchtet, es wird der Aufbau beleuchtet und es wird auch anhand von den erfahrenen Bauern gesagt, das gab es so schon mal, das ist nicht so ideal, das hält nicht so gut. Also ich habe für mich bei einigen Modellen wirklich schon die Entscheidung getroffen, nein, das muss man sich nicht zulegen. Ich habe noch eine Frage, du meinst ja, wie das selber bauen, teilweise das vorproduzieren, bevor es überhaupt dann doch als serienreife Reihe so dann offiziell rauskommt. Dockt man die Zinnfiguren an, weil die Zeit von Warhammer und wie heißt das mal? Mir sagt eigentlich nur Warhammer. Warhammer und was gab's noch? Wie heißt denn der? Gab es noch ein anderes Thema? Workshop. Games Workshop. Games Workshop. Warhammer und Games Workshop. Ja. Da ging es halt um das Anmalen und um diese Environments selber zu gestalten. Ne? Genau. Wie fantasy-mäßiger die Dinger waren und die wurden abgelichtet und wurden gefeiert. Mhm. Wie gutes Graffiti. Genau. Auf der einen Seite hast du bei Lego dann das Bedürfnis, Dinge zu bekommen oder auch es gibt einen Markt, der Dinge produziert, die Lego selbst nicht produziert, die auf jeden Fall passen, aber irgendwie auch adäquat sind. Je weiter du dich rausbewegst aus dem klassischen Lego-Bauobjekt, also so eine Art technischen Aspekt, gibt es auch diese Art von Untergruppe, die tatsächlich, ich nenne es mal jetzt extrem fantasievolle Ergänzungsprodukte in Heimarbeit, Unikate herstellen, die abfotografiert werden, wo Leute sagen, ja krass. Auf jeden Fall. Das, wie sieht sowas dann aus? Also es ist, ich habe jetzt selbst, also ich kann dir danach mal ein Buch zeigen, was natürlich auch eine offizielle Lego-Publikation ist, die sich aber auch, die hinten schöne viele Seiten mit Eigenbauten hat, drin hat. Da sieht man das riesengroße Dioramen. Es gibt Events im Legoland, Deutschland oder Dänemark oder weltweit haben sie jetzt in den letzten Jahren Star Wars-Events gemacht, wo wirklich Bastler, Fangruppen, riesige Modelle in Auftrag für Lego wahrscheinlich auch mit Support von Lego, was die Teile betrifft, wo man sich aber sagt, das sind die kreativen Köpfe, also die wirklich wissen, wie sie die Modelle haben wollen und die sie wirklich nachbauen, wo man Fankreationen ausstellt auf den Events. Und also, wie gesagt, das ist eigentlich, das ist alles vorhanden. Also es gibt, mit Lego wird das ganze Spektrum bedient. Also du hast wirklich künstlerische Sachen. Es gibt einen Nachbau von einem Japaner, der hat den Han Solo in Carbonit eingefroren aus Lego-Stein, lebensgroß. Nachgebaut. Also es gab vor einigen Jahren eine Darth Maul-Büste nachgebaut oder eine Yoda-Figur in Lebensgröße nachgebaut. Das ist ja ungefähr dem, was man immer zu Weihnachten in den großen Kaufhäusern... Genau, das sind, also wie gesagt, gerade jetzt zu Episode 1 zum 3D-Kino-Start ist eine deutsche Designfirma hat eine Lego Star Wars Orgel-Spieluhr nachgebaut. Das ist eine riesengroße Walze und auf der Walze sind Szenen nachgebaut, also Battle of Hoth oder Battle of Endor mit Lego-Modellen nachgebaut und die ganze Technik besteht alles aus Lego und wenn du da drehst, hast du die Star Wars-Melodie und oben die ganzen Hämmer, die an der Orgel da dran sind, ist alles Lego. Das ist verrückt. Und das ist verrückt. Also als das auftauchte in dem Forum, dachte alle, Wahnsinn, ey, was sind das für Genies, die sowas bauen? Ne? Und das waren nicht Leute, die irgendwie in der Szene bekannt waren, sondern waren einfach ein paar kreative Köpfe, die das Konzept wahrscheinlich im Kopf hatten, was für ein Spielzeug können wir dafür nehmen. Womit kann man es am besten machen? Nehmen wir jetzt, weiß nicht, Fischertechnik hätte vielleicht nicht funktioniert, aber dann kann man halt auf Lego Star Wars und da muss den Leuten klar geworden sein, also Lego und Star Wars passt einfach mal zusammen wie Topf und Deckel. Du kannst eigentlich, du kannst alles bauen und du kannst sämtlichen, also es gibt Lego-Modelle in den verschiedensten Maßstäben, von den Minis, wo die nur aus 30 Teilen bestehen und man erkennt trotzdem das Raumschiff, das dahinter steckt, was jetzt so in den Lego-Adventskalendern einfließt, der letztes Jahr das erste Mal rauskam. Da sind halt in jedem Fensterchen hast du nur 10, 15 Teile und trotzdem wird die Slave One nachgebaut, es wird ein anderes Raumschiff nachgebaut und man erkennt es alles wieder, also sogar in dem kleinsten modularen Aufbau. Man bedient alle, man bedient die Leute, die sich nur Modelle hinstellen, man bedient die Leute, die riesige Dioramenschlachten bauen wollen, man bedient die Kinder, die halt ihre Lieblingsszenen, die sie kennen oder nicht kennen, von denen sie nur gehört haben, nachspielen wollen. Also was jetzt das Nicht-Kennen betrifft, ist bei meinem Sohn, der nicht alle Filme gucken darf und auch nicht alles kennt, der hat dann aber trotzdem die entsprechende Figur und der vermischt dann natürlich alles, was dem Star-Wars-Fanatiker natürlich sauer aufstößt, weil man nicht sagen kann, ey, der kann nicht zusammen sein, weil das ist der nur 20 Jahre später. Mhm. Aber das ist den Kindern dann halt egal, die mischen dann halt alles. So, du machst da einen entscheidenden Fehler. Genau. Komm, jetzt, ich meine, ich erkläre dir das. Genau. Naja, und wie gesagt, das ist also, Lego mit Star-Wars bedient in dem Sinne eigentlich alle Nischen, nicht mal Nischen, also alle Felder. Ja, das bestätigt quasi die These, die ich auf dem Wiki her hatte, dass es irgendwo doch was Besonderes in dem Zusammenspiel gibt, im Vergleich jetzt zu Playmobil oder halt zu anderen Lego-Serien. Ja. Ne? Mhm. Also, ja, genau. Wenn wir uns den langsam Ende nähern, von der Zeit her, die ich so immer für diese Interviews veranschlage, würde mich jetzt noch interessieren, ja, du hast gerade eine Durststrecke quasi, also aufgrund der... Ich kann gerade nicht so bauen, wie ich gerne wollte. Der Kinderalter, genau. Ja, irgendwie gibt es da gerade eine Pause. Mhm. Was ist denn das, was du eigentlich gerne nochmal machen würdest mit Lego? Hast du dich in irgendwas verliebt, was du gerne mal bauen würdest, oder gibt es andere Sachen, die du gerne machen würdest? Ich muss sagen, also von den Interessenfeldern, ich bin gespannt auf die neue Herr-der-Ringe-Serie. Weil bevor wir zu Star Wars gekommen sind mit Lego, was mit dem Großen mit der Schule anfing, vorher kannte er kein Star Wars, waren wir sehr auf Ritter und Bogen fixiert. Weil das, denke ich mal, ist für Jungs einfach mal noch das, neben Weltraum, das vorherrschendere Thema. Mhm. Da habe ich mich damals schon ausgetobt. Und ja, sowas ist eigentlich das, was ich früher... viel mehr gebaut hatte, bevor ich dann irgendwie auf Space und Weltraum und Star Wars kannte ich ja auch noch nicht wirklich als Ossi dazugekommen bin. Also da rein, da wird der architektonische Anspruch, mein architektonischer Anspruch wird mir am besten gerecht, wenn ich große Bogen bauen kann. Große Bogen mit viel ja, Natur, Landschaft drumherum, Funktionalität. Also ich habe wirklich, als wir die Star-Wars-Phase nicht hatten, hatte ich riesengroße Bogen gebaut. Einfach, weil ich auch noch selber an großen Fundus von meinen Burgteilen zurückgreifen konnte. Und weil es damals zu dem Zeitpunkt gerade billig zu haben war, auf Flohmärkten und Platt. Es waren ja nur diese modularen Platten, mit denen man die Wände gebaut hat. Hatte ich einfach ziemlich viel zugeschlagen und recht günstig. Und auch Kiloware bei eBay abgegriffen. Auch relativ günstig für ein Apfel und ein Ei, muss man dazu sagen. Heutzutage geht das, glaube ich, nicht mehr. Und ja, sowas. Also Star Wars bietet einem halt nur die Möglichkeit, ja, sag ich mal, Raumschiffe zu bauen. Architektonisch fällt mir da eigentlich nur ein, ja, Todesstern. Ja. Aber ich habe keine Lust, irgendeine runde Strukturen bauen zu müssen. Aber das ist sowas, also architektonisch. Da habe ich schon, auch schon, als der Große noch mit Duplo gespielt hat, auch schon angefangen, irgendwelche Maya-Tempel zu bauen mit irgendwelchen Fallen drin. Das ja, und Herr der Ringe bietet aber auch echt genau, Herr der Ringe bietet Raum, viel. Also, genau, also sie haben, also bei Herr der Ringe können sie viel auf die vorhandenen Castle-Themen zurückgreifen. Ja, ja. Es gibt halt nur, was die Figuren betrifft, große Unterschiede, halt die ganzen Orks und die Elfen und die Hobbits. Aber ansonsten viel, was schon da war. Es waren große Trolle, waren schon da. Ja, Bogen sind halt sowieso immer dasselbe, Pferde sind dasselbe, Monster sind mit dabei, Riesenspinnen, Shelob. Die meisten Dioramen, die man sich anguckt von Lego, die haben irgendein, also es sind weniger Figuren, Schlachten oder was auch immer, oder auf Fahrzeuge, sondern viele haben halt eine große, ein großes architektonisches Bauwerk mit da drin, sei es dann eine große Sanddüne oder sei es irgendeine Burg oder also da, damit fängt es im Grunde genommen alles an und das ist doch das, wo ich irgendwann nochmal gerne hin möchte, dass ich nochmal großes, große Burg oder großes Haus oder irgend sowas oder ein Mittelaltermarktplatz fang oder so. Klein an, so richtig politisch unkorrekt, die Ted Kaczynski ja, Lego-Reihe. Okay, genau. Back in the Woods. Aber das ist, ja, ist immer die Frage, wie lange überdauert es den Schaffungsprozess hier? Also wird es irgendwie zweckentfremdet oder muss es wieder auseinandergebaut werden, weil kein Platz ist? Also, nee, mit Ted Kaczynski, lass das mal sein. Ja, ja, nee, das mache ich auch nicht. Nee, das ist, ja. Ja, okay, Mann, krass, schon wieder am Ende, zumindest wenn ich jetzt die Notbremse ziehe, weil es ist ja wirklich... doch ein sehr fleischiges Thema für den Insider. Wenn man jetzt nicht nur die, also wenn man schon allein die Internetkultur, die damit verbunden ist, betrachtet, also sei es neueste Gerüchte, Entwicklung und so, oder das reine Bauerforum, also das ist, wie gesagt, das Internet hat es im Grunde genommen ein bisschen erschwert, aber auch erleichtert. Vorher war man unbedarft und hat gesehen, was in den Handel kommt. Jetzt möchte man sehen, was in den Handel kommt. Das ist es eben. Ja, und man kann aber für sich auch die Abschätzung treffen. Also ja, kann man haben, muss man nicht haben. Und auch die eine oder andere Anregung. Aber ich sag mal so, die meisten Fantasieentwicklung bezieht man aus den Quellen, die man selber konsumiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Internet durchforste für Sachen, die ich mal bauen möchte, sondern es ist wirklich so, das ergibt sich so, halt kann man das nicht mal bauen. Ich werde immer von Freunden meines Sohnes gefragt, wann baust du denn mal den Panzer nach? Und ich so, hey Jungs, ich habe keine Zeit. Weil die kennen die Nachbauten, die wir haben und merken auch, dass das Lego-Sachen bei weitem übertrifft. Also was Stabilität und vor allem auch Funktionalität angeht. Ich versuche halt so viel Spielbarkeit mit reinzumachen, wie möglich ist, ohne dass es auseinanderfällt. Und schieße da auch manchmal übers Ziel hinaus, wo ich sagen muss, damit kann er jetzt gar nichts anfangen. Wenn aber er ist stabil. Ja, es ist stabil. Guck mal, da kann er reingehen. Ja, und bumm, toll. Nee, aber das ist wirklich so, das ist, wie gesagt, der Anreiz ist da, die Lust, das zu bauen, ist da, aber im Augenblick geht es halt gerade nicht so, wie man gerne möchte. kommt wieder. Kommt wieder, genau. Ja. Gut, Matthias, vielen Dank für diesen nicht dafür echt wieder mal hochinteressanten Einblick in eine Subkultur, die mir, die ich einfach in der Form gar nicht wahrgenommen habe bisher. Ich beschäftige mich viel mit Subkulturen, aber die Lego respektive Lego Star Wars Subkultur ist schon echt auch wieder was Besonderes. Mhm. Und international. Wow. Auf jeden Fall. Dann verabschiede ich diesen Podcast. Ich sage auf Wiedersehen. Kiezbiografien waren das. Dieses Mal war es die Ausgabe 9. Ja klar, nach 8 kommt 9 und demnächst kommt dann auch die 10. Heute bei Matthias in Steglitz zum Thema, ach, ihr habt es ja gehört, Lego und Star Wars und Kultur. Mein Name ist Lutz Bonneberg. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wenn ihr, ich sage ja immer, wenn ihr andere Interviews mit anderen Menschen zu anderen Themen hören wollt, dann schaut auf www.kiezbiografien.de und tschüss. Tschüss.